kaum ein Online-Thema, das so beherrschend war in den vergangenen Tagen wie der angekündigte Börsengang von Facebook. Das Unternehmen von Mark Zuckerberg wird auf einen Wert von 75 bis 100 Milliarden US-Dollar geschätzt. Im Börsenjargon ist das allein schon wegen dieser Summe als geschichtliches Ereignis einzustufen. Wirft man aber einen genaueren Blick auf die von Facebook zum Börsengang veröffentlichten Dokumente, dann entdeckt man zum ersten Mal Selbstkritik von Facebook. Man höre und staune. Diese Selbstkritik steht in einer Liste von möglichen Gefahren für die Firma, die bei einem öffentlichen Börsengang einfach schon aus Gründen der Transparenz nicht fehlen dürfen. Eine neue, wenn auch unfreiwillige Offenheit von Facebook. Genau diese Gefahren geben jetzt besser denn je einen Eindruck der Strategie, die Facebook als Firma in der nächsten Zeit verfolgen muss, um den Übergang zur Aktiengesellschaft einigermaßen geschmeidig hinzukriegen. Und man entdeckt auch ein paar scheinbar extra gestreute Pseudo-Untiefen. Sascha Kösch von Debug hat sich diese Pseudo-Untiefen für uns mal genauer angeschaut. Sascha, was ist denn die von Facebook selbst angegebene Risikoliste? Die Risikoliste beinhaltet alles Mögliche. Das sind tatsächlich 40 einzelne Punkte, in denen ganz seriös berichtet wird, was da wirklich alles schiefgehen könnte. Und es wird auch ständig von seriösen Gefahren, von richtigen Bedrohungen und sowas geredet. Ich würde sagen, im Allgemeinen kann man das unterscheiden zwischen den Problemen mit den Usern, die es geben kann, dem mit den Partnern, den politischen und rechtlichen Fallstricken, technischen Unwägbarkeiten, der Möglichkeit von Konkurrenz anderer Social-Media-Plattformen natürlich. Und nicht zuletzt gibt es auch ein paar Probleme mit der ganz eigenen Struktur von Facebook. Das klingt ja alles nicht besonders herausfordernd, sich Facebook-Aktien zur Seite zu legen. Schwierig für die User sind ja im Moment vor allem Probleme mit diesen ständigen Umstellungen von Facebook selbst. Sieht Facebook das denn auch ähnlich? Das ist lustigerweise ein Punkt, der da gar nicht auftaucht in dieser Liste. Das scheint sie überhaupt nicht zu interessieren. Was sie an den User interessiert, ist, dass es eigentlich immer mehr werden müssen, sie aber auch sehen, dass es gar nicht immer mehr werden können, weil Facebook hat eine Sättigung, die ist mittlerweile in allen Ländern, die es schon lange haben, sehr, sehr groß und viele neue Länder sind da nicht mehr aufzumachen. Es gibt nur noch ein paar, wie zum Beispiel China und Russland, in denen Facebook nicht wirklich dominant ist und China ist ein wahnsinnig schwieriger Markt, aus dem sich auch Google schon gerne wieder zurückgezogen hat. Und deswegen ist auch das Setzen auf Wachstum eher problematisch geschildert in diesem Börsendokument. Und es geht eigentlich vielmehr um diese Aktivität, die tatsächliche Intensivität der Facebook-Nutzung von Usern. Und da ist Facebooks einzige Chance, immer neue Features einzuführen. Und genau diese neuen Features haben dann letztendlich das Problem, was neue Features jetzt schon auf Facebook haben, nämlich dass die User das zu unübersichtlich finden, zu neu, sich denken, alles muss wieder neu, anders werden und so und damit nicht wirklich zurechtkommen können. Das heißt, besser keine Aktien kaufen, oder? Klingt alles nicht so doll. Es gibt verschiedenste Gründe, warum das nicht so doll klingt, aber warum Facebook auch tatsächlich diese Gefahren auflisten muss, weil sie relativ spät einsteigen mit dem Börsengang und eigentlich schon wahnsinnig viel gemacht haben bislang. Welche größten Probleme sieht Facebook denn auf sich zukommen im Zusammenhang mit dem Börsengang? Ich denke, eine der großen Probleme wird der sein, mit den eigenen Partnern so die Kurve zu kratzen, dass sich das für Facebook wirklich lohnt. Weil Facebook bewegt sich langsam in die gleiche Situation, in der auch Twitter schon war. Nämlich, dass man diesen Social Graph und die Facebook-Plattform von allen Seiten wahnsinnig gerne nutzt und damit sich eine Öffentlichkeit verschafft. Letztendlich aber dadurch die User wiederum von Facebook wegführt. Das heißt, nicht mehr bei Facebook selber bündelt, sondern in den eigenen Apps und den anderen neuen Startup-Modellen und sowas bindet. Das ist bei Zynga schon ziemlich erfolgreich gelaufen. Die haben ja diese Spieleplattform auf Facebook und die gliedern sich auch langsam immer wieder so ein bisschen aus. Dabei ist Zynga neben den Werbeeinnahmen der einzige große der Einnahmeposten, den Facebook tatsächlich hat. Wie können denn politische Eingriffe Facebook gefährden? Zum Beispiel, wenn man jetzt so an einzelne Regierungen denkt, Datenschutzbeauftragte oder vielleicht sogar Wettbewerbsaufsichten. Da geht's tatsächlich vor allen Dingen darum, dass Facebook sich selber als Firma sieht, die ganz schnell Innovationen vorantreiben will und jetzt eigentlich auch muss, weil durch den Börsengang haben die so viel Geld, mit dem müssen die irgendwas anfangen und da müssen sie schnell nach vorne gehen. Das führt natürlich immer dazu, dass man diverse Funktionen entwickelt, die ein bisschen untransparent für alle Leute wirken und die den Menschen dann so schnell so diese diese Transparenz, die man auf Social Media hat, zu so einer Art Überwachungsgeschichte drehen. Das hat Eric Schmidt immer gerne als creepy bezeichnet, wenn es zum Beispiel um Gesichtserkennung ging oder sowas. Und diese Ausweitungsgebiete, in denen Facebook sich in der nächsten Zeit bewegen kann, liegen ja vor allen Dingen außerhalb von klassischen amerikanischen Kulturkreisen, mit dem, wo man so mit sowas irgendwie lässiger umgeht. Und da gibt's schon die ein oder anderen Class Action, also Sammelklagen gegen Facebook. Und es wird dann auch zum Zusammentreffen von so religiösen Problemen kommen mit anderen Staaten, ganz jenseits von diesen typischen urheberrechtlichen Geschichten, die dann vielleicht auftauchen könnten. Oder halt auch dem Datenschutz. Wenn es um Hacker geht, dann lauert die große Gefahr wirklich in einem Frontalangriff, zum Beispiel durch Anonymous auf Facebook? Sie haben es ja schon öfter mal angekündigt, aber bislang haben sie wirklich wenig Chancen gehabt, da so eine Art von Erfolg zu haben, wie immer man Erfolg bei Hackern definieren möchte. Aber Facebook ist schon in Hackerkreisen so eine Art heiliger Gral. Das ist da, wo man eigentlich das meiste reißen kann, würde ich sagen. Wenn es dazu kommen würde, dann und wenn es tatsächlich mal passieren würde, dass man die Nutzerdaten in großen Mengen aus Facebook rausklaut, dann sind die Folgen unabsehbar, vor allen Dingen, weil es dann auch gleich in gerichtliche Ebenen geht, mit denen Facebook mit Sicherheit nichts zu tun haben möchte. Aber ich glaube, die richtigen Gefahren lauern weniger in Hackern, sondern tatsächlich in Spam und über Spam verbreitete Malware und Links auf gefährliche Seiten. Also gerade heute Morgen zum Beispiel ging die News rum, dass ein falscher Link auf eine CNN-Seite sich viral schon 600.000 Mal verbreitet hat. Und damit wird Facebook natürlich zu so einem unsicheren Ort und nicht mehr zu diesem Ort, wo man sich so wahnsinnig gerne aufhält, weil da könnten ja auch Gefahren lauern und sowas. Und das kann die User dann letztendlich dazu führen, dass sie sich denken, vielleicht will ich doch nicht in dem größten Netzwerk, in dem ständig irgendjemand versucht, Mist mit mir anzustellen, mich rumtreiben, sondern vielleicht lieber in ein kleineres, in so ein exklusiveres Netzwerk. Kaufst du Facebook-Aktien? Ich habe kein Geld, um Facebook-Aktien zu kaufen. Danke, Sascha Kirsch von Debug zum Börsengang von Facebook und in mindestens 1000 Gründen, keine Aktien zu kaufen.